Auch Amalia Iwanowna hatte plötzlich in Katharina Iwanownas Augen eine ungewöhnliche Bedeutung und außergewöhnliche Achtung errungen. Vielleicht einzig aus dem Grund, weil dieses Totenmahl vorbereitet wurde und weil Amalia Iwanowna von ganzem Herzen bereit war, sich an allen Vorbereitungen zu beteiligen. Sie hatte es übernommen, den Tisch zu decken, die Tischdecken und Servietten, das Geschirr und alles Übrige zu beschaffen und in ihrer Küche das Essen zuzubereiten. Und als Katharina Iwanowna auf den Friedhof musste, ließ sie Amalia Iwanowna mit aller Vollmacht sozusagen als ihre Stellvertreterin zurück. Und wirklich war alles aufs Beste hergerichtet, der Tisch war sogar recht hübsch gedeckt, obschon das Geschirr, Gabeln, Messer, Gläser, Weingläser, Tassen, alles von sehr verschiedener Art und Größe, nicht zusammenpasste. Es war von den verschiedenen Mietern zusammengeborgt. Aber alles stand zur bestimmten Stunde auf seinem Platz und Amalia Iwanowna begrüßte die Zurückkehrenden im Vollgefühl ihrer gut besorgten Aufgabe, dazu selber schön hergerichtet, in einer Haube mit neuen Trauerbändern und in einem schwarzen Kleid, nicht ohne einen gewissen Stolz. Dieser Stolz missfiel aber, obwohl er berechtigt war, aus irgendeinem Grunde Katharina Iwanowna. Als ob wir nicht ohne Amalia Iwanowna wüssten, wie man den Tisch deckt. Auch die Haube mit den neuen Bändern erregte ihr Missfallen. Möglicherweise ist diese dumme Deutsche noch stolz darauf, dass sie sich als Vermieterin aus Gnade bereit erklärt hat, den armen Mietern zu helfen. Aus Gnade. Bitte sehr. Bei meinem Papa, der Oberst und beinahe Gouverneur war, wurde zuweilen der Tisch für 40 Personen gedeckt, sodass irgendeine Amalia Iwanowna oder richtiger gesagt Ludwigowna dort nicht mal die Küche hätte betreten dürfen. Katharina Iwanowna beschloss aber, ihre Gefühle nicht vor der Zeit zu äußern, obgleich sie sich im Herzen fest vornahm, Amalia Iwanowna heute noch unbedingt die Meinung zu sagen und sie in die Schranken zu weisen, damit diese sich nicht wer weiß was einbilde. Vorläufig jedoch behandelte sie sie bloß kühl. Eine andere Unannehmlichkeit kam noch hinzu und trug auch noch dazu bei, Katharina Iwanownas Gereiztheit zu steigern. Zur Beerdigung war von den Geladenen fast niemand erschienen, außer dem Polen, der noch Zeit gefunden hatte, auf den Friedhof zu laufen. Zu dem Totenmahl aber waren von den Geladenen nur die Unbedeutendsten und Armen gekommen, viele sogar nicht ganz nüchtern, sozusagen das Gesindel. Die besseren und angeseheneren Mieter waren, wie mit Absicht, ferngeblieben, als hätten sie sich alle verabredet.